Nachdem Markus II. Seine umformende Kompilatorarbeit erledigt hatte, war als erstrebtes Resultat seiner Bemühungen neben das objektive Urevangelium des Augenzeugen das neue subjektive Mischmasch-Evangelium getreten. In der Gemeinde des Markus II. Galten nun also zwei Evangelien. Das sanktionierte erste Evangelium Markus I. wurde nämlich merkwürdigerweise trotz der soeben erfolgten Degradierung und Bekrittelung durch Markus II. Keineswegs sofort durch das neue Konkurrenzwerk verdrängt, versichert uns Hirsch. Es hatte alle Misshandlungen überstanden und galt nun als anerkanntes Gemeindeschrifttum. Vermutlich galt es nun als angenehmer und erbaulicher Zeitvertreib, beispielsweise in den Speisungsgeschichten der beiden Schriften die Zahlenangaben zu vergleichen. Ist es denn möglich, dass das Machwerk des Dichters Markus II. Überhaupt Eingang fand, fragen wir erstaunt. Gewiss doch, entgegnet Hirsch, denn die rührige Tante Gemeindelegende hatte schon seit langem den seelischen Ackerboden für dergleichen moderne Schriftwerke bereitet. Es existierten und galten also jetzt die beiden Evangelium Markus I. und Markus II. Gleichwertig nebeneinander. An dieser Tatsache zweifelt Hirsch keinen Augenblick. Der Kritiker Hirsch übersieht ganz, dass sich hier überhaupt ein neues, sehr fatales Problem meldet und mit Recht beachtet sein will. Der Umstand des Nebeneinanders der beiden Evangelien regte das Nachdenken eines dritten Urchristen an, den Hirsch R., also Redaktor, nennt. Das Resultat des Nachdenkens war der Entschluss, diese beiden Gemeindeschriften zu vereinigen und auf solche Weise ein Hauptevangelium zu schaffen. Wie R. bei dieser Verschmelzungsprozedur zu Werke ging, interessiert uns ungemein. Denn es hat sich nach Hirsch herausgestellt, dass R. zumindest ein geistiger Zwilling des Thielschen Redaktors, wenn nicht gar mit diesem identisch ist. Sein Schachtelungsverfahren erfolgte nämlich genauso mechanisch wie im besagten früheren Falle. Um möglichst kein Wort der beiden Vorlagen zu verlieren, montiert R. seine biografische Maschine wie ein Mechaniker auf. Was Wunder, dass unter seinen Händen szenische Konfusionen entstehen, eben die uns aus der Thielschen Hypothese bekannten Unstimmigkeiten. Als Zwillingsbruder des Thielschen Redaktors empfindet auch R. eine große Scheu davor, ein Wort seiner Quellen auszulassen, dass er lieber Ungeheuerlichkeiten des Satzbaues in Kauf nimmt, als eine Kleinigkeit wegzulassen. Es macht auch ihm gar nichts aus, gelegentlich einen grellen Widerspruch, der sich beim mechanischen Ineinanderfügen ergab, ruhig stehen zu lassen. Die Ähnlichkeit des R. mit dem Thielschen Redaktor steigert sich verblüffend durch die Feststellung, dass auch bei R. die Scheu vor dem Wortlaut der Vorlagen so häufig suspendiert wird, dass eben von Scheu als christlich-psychologischer Grundhaltung gar keine Rede sein kann. Der schüchterne Mann bastelt, wenn's ihm beliebt, ganz unbekümmert am heiligen Wortlaut der geltenden Evangelien herum. Dabei entpuppt sich dieser Klempner zeitweise als ein Autor, der gar nicht so dumm ist, wie er sich stellt. Versteht er es doch, durch einen sinnvollen Zusatz einer Sache eine möglichst grundsätzliche Schwere zu geben? Auch sonst bereichert er aus sich den Text der Vorlagen mit längeren Sätzen, die manchmal von guter Überlegungsgabe zeugen. Meist bestehen seine Zugaben allerdings in nachhinkenden, pedantischen Ergänzungen, die an den betreffenden Stellen völlig unnütz erscheinen, so dass man sich verwundert fragt, warum R. seine Verbesserungen nicht lieber da angebracht hat, wo sie einer Unstimmigkeit wegen dringend erforderlich waren. Wir müssen jetzt endlich kritisches Gericht über die drei von Hirsch entdeckten urchristlichen Evangelienverfasser halten. Vorerst wollen wir uns erinnern, dass das Dasein dieser drei Gestalten hervorgegangen ist aus einem Spekulationsprozess des Literarkritikers Hirsch. R. soll, wie Hirsch angibt, in den 70er Jahren, also nicht lange nach der angeblichen Entstehung von Markus II., seine Verschmelzungsarbeit ausgeführt haben. da die Gemeindelegende in jenen Jahren bekanntlich dauernd und mit hohen Touren arbeitete, findet es Hirsch ganz in der Ordnung und zeitgemäß, wenn er sich als Evangelienverfasser sorglos an die Legende hält. Nach Hirsch haben wir R. im Kapitel 6 des Markus-Evangeliums, die in dogmatischer Hinsicht die Jungfrauengeburt zur bedeutsame Änderung der Worte »Sohn des Josef« in »Sohn der Maria« zu verdanken. Damit wäre erwiesen, dass R. nicht im geringsten Bedenken trägt, den Wortlaut seiner Quellen neu zu gestalten. Wie herzlich wenig er in dieser Hinsicht von Skrupeln geplagt wird, beleuchtet Grell die Entdeckung von Hirsch, dass dieser Urchrist sogar den frevelhaften Mut aufbrachte, seinem auferstandenen Herrn selbst gedichtete Sprüche in den Mund zu legen. Und derselbe Mann soll nun nach Hirsch im gleichen Augenblick ein so überaus pietätvoller Evangelienschreiber gewesen sein, dass er es einfach nicht über sein christliches Herz bringen konnte, auch nur das kleinste und belangloseste Wörtchen seiner Vorlagen zu streichen. Damit ist das Urteil über R. bereits gefällt. Es lautet: Die offenbar gewordene krasse Mischmasch-Psychologie entlarvt den angeblichen Urchristen R. als ein Gedankenphantom. Aber nicht in der mittelalterlichen Fälscherzentrale wurde dieser Homunculus erzeugt, sondern R. ist ein Fantasieprodukt des modernen Schichtensuchers Hirsch. Was übrigens im vorigen Kapitel gegen die historische Existenz des Thielschen Redaktors ins Feld geführt werden musste, trifft nun in allen Einzelheiten ebenfalls den R. vernichtend ins geschichtliche Lebensmark. Denn beide Persönlichkeiten sind im innersten Wesen oder besser Unwesen identisch.